Glaubst du nicht, dass sich das dann irgendwann so bald, dass die Leute von sich sagen, okay, wir ziehen jetzt ins Umland? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist Kommunen und das Geld. Es gibt eine neue Studie vom Institut IWH zum Thema Kommunen und die Investitionen, die auf kommunaler Ebene getätigt werden. Diese neue Studie zeigt an, dass es offensichtlich so ist, dass die meisten Kommunen in Deutschland das Problem aufweisen, dass die demografische Entwicklung der entsprechenden Kommune bei den Investitionen nicht berücksichtigt wird. Heißt, dass im Allgemeinen es Kommunen gibt, die hohe Einnahmen haben, über diese hohen Einnahmen direkt Investitionen tätigen in den verschiedensten Feldern, die der Kommune obliegen, jedoch nicht mit einkalkulieren, ob diese Infrastruktur zum Beispiel trotz hoher Einnahmen bei einer sinkenden Bevölkerung noch notwendig sein wird und vielleicht sogar in Zukunft überdimensioniert sein wird. Andererseits gibt es Kommunen, die demografisch in den nächsten Jahren wachsen werden, einige sehr stark, einige eher moderat. Und in diesen Kommunen, die eher moderat wachsen, ist es offensichtlich so, dass es in einigen Fällen oder in vielen Fällen die Investitionen ganz im Gegenteil ausgehend von der demografischen Entwicklung nicht ausreichen werden, um dem demografischen Trend gerecht zu werden. Beispiele für einen erhöhten Demografiewandel, bei dem zu wenig gezahlt würde, wären zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet Städte wie Mainz oder Wiesbaden. Und Kommunen, bei denen theoretisch zu viel Geld ausgegeben würde, wäre der Landkreis München, Wolfsburg und das baden-württembergische Schwäbisch Hall. Hier in den genannten Fällen ist es so, bei den erstgenannten Kreisen und Landkreisen und Städten, es wird die demografische Entwicklung wird die getätigten Investitionen übertrümpfen. Und bei den letztgenannten ist es so, dass bei einer sinkenden Bevölkerung es zwar sehr hohe Steuernahmen gibt, die aber jetzt direkt sozusagen zu Investitionen führen, die aber in Zukunft ganz klar in Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung, der abnehmenden Bevölkerungszahl, überdimensioniert in der Zukunft sein wird. Letztendlich geht es darum, dass die Investitionen in die Infrastruktur einfach obsolet werden, weil in einem bestimmten Zeitpunkt einfach weniger Menschen da sind und somit diese Infrastruktur kaum gebraucht wird. Grundsätzlich muss man bedenken, dass in Deutschland in den meisten Kommunen die Bevölkerung abnehmen wird. Es gibt dann weniger Ausnahmen. Das heißt also, das, was sich jetzt in Deutschland entwickelt in den nächsten Jahrzehnten, ist gesamt, also auf nationaler Ebene sogar auch vielleicht eine negative Bevölkerungsentwicklung in bestimmten Regionen und Kommunen verstärkt. Und es wird dann einige, vor allem großstädtische Räume geben, in denen die Bevölkerung stabil bleiben wird oder sogar zunehmen wird. Es gibt eine demografische Wandelberechnung von Bertelsmann, die orientiert sich an den Jahren 2008, 2009 bis 2012 und sie haben somit eine Berechnung erstellt. Die Berechnungen ergeben, dass sich um 2030 einiges an der Bevölkerung ändern wird. Einige Bundesländer werden viel an Bevölkerung verlieren, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, welches um 13,6% weniger Bevölkerung haben wird, während Stadtstaaten tatsächlich eher zunehmen werden, wie zum Beispiel Bremen um 1% mehr, Hamburg um 7,5% und Berlin um ganze 10,3% mehr Bevölkerung haben werden. Man muss auch bedenken, dass das variiert. 30-50% der kommunalen Einnahmen Zuschüsse sind vom Bund und auch von den entsprechenden Bundesländern. Das heißt also, es erwirtschaftet sich nicht alles direkt aus den Einkommensquellen der Kommunen. Die Kommunen selbst haben dann auch über ihre Vertreter sich dazu geäußert, so zum Beispiel auch über Herrn Carsten Hansen, Referatsleiter vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der sich dazu äußerte und sagt, dass die Prognosen nicht unbedingt ausschlaggebend sein sollten für die Investitionstätigkeiten der Kommunen, da die Prognosen zu unzuverlässig seien und es dann tatsächlich auch so ist, dass die Kommunen jetzt nicht unverantwortlich mit dem Geld umgehen, sondern auch nicht nur die aktuellen Notstände mit einbeziehen oder beziehungsweise die Infrastrukturmaßnahmen, die aktuell benötigt werden, sondern auch teilweise auch in die Zukunft projizieren. Kritik an den Prognosen übt er deswegen aus, weil zum Beispiel durch eine Änderung der Einwanderungspolitik die Prognosen mitunter vielleicht komplett verfälscht worden sind. Also nicht verfälscht im Sinne von absichtlich falsch, sondern dass bestimmte Einwanderungsbewegungen der letzten Jahre nicht einkalkuliert worden sind und in den Prognosen keine Berücksichtigung fanden. er sagt ja auch, dass es darum geht, dass sie auch kurzfristige Lösungen schnell anbieten, wie zum Beispiel neue Kita-Plätze, weil sie ja jetzt gerade gebraucht werden. Gut, das heißt, die Frage ist, da sich die Einnahmen zu 30-50% für die Kommunen in Deutschland aus Zuschüssen von Bund und Ländern ergeben, ob da vielleicht eine stärkere Koordinierung möglich ist oder ob es tatsächlich den Kommunen selbst obliegen sollte, was, wie, wo investiert wird. Letztlich ist es so, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Prognosen, auch wenn es unerwartete Einwanderungsbewegungen gegeben hat oder Einwanderungsströme in den letzten Jahren in Deutschland, derartig verfälscht worden sind, dass diese Prognosen nicht als Richtwert genommen werden könnten, zweckgebundener und zweckdienlicher Investitionen in die Zukunft. Das heißt, du bist der Meinung, dass die Kommunen, die jetzt gerade viel Infrastruktur eingeplant haben, obwohl sie eventuell obsolet werden könnte, dass sie sich danach irgendwann in den Hintern beißen und merken, ach verdammt, jetzt haben wir es da investiert und jetzt haben wir nur noch die Hälfte der Bevölkerung. Das kann durchaus sein. Das heißt, dass dann, wie gesagt, auch so wie der Kritikpunkt auch lautete in den Studien, dass tatsächlich das dann in einigen Jahrzehnten eine komplett überdimensionierte Infrastruktur sein wird in einigen Kommunen, die zum Teil auch gravierend an Bevölkerung verlieren werden. Andererseits ist es auch so sicherlich, dass die Kommunen in Zukunft in einer direkten Konkurrenz zueinander stehen werden. Es wird darum gehen, tatsächlich Menschen anzuziehen, die sich dort ansiedeln, möglichst dann auch jung sind, erwerbstätig, Unternehmen ansiedeln und gründen. Das heißt also, vielleicht ist es auch so, dass man jetzt nicht in althergebrachten Konzepten Kommunalpolitik betreiben sollte, sondern zielgerichtet darauf, die demografische Entwicklung dahingehend zu beeinflussen, dass es interessanter wird für Unternehmen, sich dort anzusiedeln oder für jüngere Personen, die noch das gesamte erwerbstätige Leben dort einkalkulieren können und dann dementsprechend auch Einnahmen generieren. Ja, aber ich meine zum Beispiel, schau dir jetzt zum Beispiel die neuen Bundesländer an. Also die locken ja zum Beispiel mittlerweile sehr viele junge Leute erstens zum Studieren. Die Lebenshaltungskosten sind dort um einiges niedriger als, sagen wir mal, im Westen. Ja, aber das ist richtig. Man muss aber auch bedenken, dass die Löhne in Ostdeutschland verhältnismäßig, also auch um einiges geringer sind. Also soweit ich weiß, ist es auch... Deswegen gehen die Leute ja auch zum Studieren hin und nicht zum Arbeiten. Genau, das meine ich. Also eigentlich müsste das jetzt nochmal eine Stufe weitergedacht werden im Sinne von, dass... aber ist das überhaupt möglich, die Löhne anzugleichen? Das ist zum Teil politisch gelenkt. Das heißt also, dass die Löhne, zum Beispiel der Mindestlohn, 20% niedriger ist in den neuen Bundesländern als in den alten. Das heißt, ja, das ist dann anhebbar. Das gilt dann auch zum Beispiel auch für Renten und so weiter und so fort. Das ist immer noch nicht angeglichen zwischen Ost und West. Das ist aber ein ganz anderes Thema, ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema, nämlich das Lohnniveau, Ost-West. Und das ist ein dramatisches Thema. Ja gut, aber dann bleiben wir doch erstmal im Osten. Wir wissen ja auch, dass da gerade von da auch, obwohl viele Studenten kommen, auch sehr viel von da auch ausgewandert wird. Dass da mittlerweile auch schon ganze Kleinstädte oder Dörfer einfach an Bevölkerung verlieren und somit eigentlich das gesamte Konstrukt zusammenbricht. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, absolut. Das heißt also, es sind sowieso gewisse Trends absehbar. Das heißt also, Baden-Württemberg, Bayern, zum Teil auch Hessen, also der süddeutsche Raum, wird in der demografischen Entwicklung nicht so stark von einer Bevölkerungsabnahme betroffen sein, während Ostdeutschland schon seit Jahrzehnten sozusagen seine Jugend verliert. Das heißt also, die neuen Bundesländer vergreisen viel stärker als der Rest des Landes, der Rest der Bundesrepublik, und viele junge Menschen ziehen nicht nur Richtung Süden, sondern auch in die großen städtischen Ballungsgebieten. Richtig, das haben wir gesehen. Berlin soll 2030 10% mehr haben, also 300.000, 400.000 Leute mehr in dieser Stadt, bei der es mittlerweile eh schon fast unmöglich ist, eine Wohnung zu finden oder eine bezahlbare Wohnung zu finden. Glaubst du nicht, dass sich das dann irgendwann so bald, dass die Leute von sich sagen, okay, wir ziehen jetzt ins Umland? Das kann durchaus passieren. Das heißt also, wenn die Kommunen das richtig anstellen und es interessant gestalten und zum Beispiel anstatt dann in falsch angelegten Investitionen das Geld zu verpulvern, gezielt dann auch Fördermaßnahmen, zum Beispiel für junge Familien oder überhaupt jüngere arbeitsfähige Personen dann auch anbieten, kann es durchaus sein, dass dann diese Kommunen für diese Personen dementsprechend attraktiver werden und dann auch nicht in dieses tiefe demografische Loch fallen in Rahmen einer Vergreisung. Das heißt also, vielleicht sollte man weniger direkt in solche in althergebrachten Projekten investieren zur Infrastruktur, sondern gezielt dann Geldmittel verwenden auf kommunaler Ebene, um Personen zu fördern. Und du glaubst, das würde funktionieren? Ja. Also ich meine, sicher, wer würde denn Nein sagen, wenn tatsächlich einem gesagt wird, wir lassen hier zum Beispiel bestimmte kommunale Steuern, wenn du hier ein Haus baust, oder wir erlassen dir oder geben dir sogar Fördermittel für jedes Kind, das du in unsere Kommune zur Kita schickst oder zum Kindergarten oder zur Grundschule. Sicher, also ich denke, dass sich das auswirken wird. Ja gut, das wäre eventuell tatsächlich eine Lösung. Wie siehst du denn die Kritik an der Kritik der Politik? Also dass er sagt, ja, ihr habt jetzt nicht alles mitberechnet und es kommen ganz viele Einwanderer und jetzt, das kann man jetzt so nicht sagen. Und wir investieren auch ins Jetzt, weil wir jetzt diese Kitas brauchen. Wie siehst du das? Ich meine, ist das eine Ausrede? Oder? Nein, es gab halt diese etwas ausschlagenden Zahlen 2015. Aber inzwischen ist es so, dass sich das alles auf in Anführungsstrichen normale Niveaus nivellierte, wie vor 2015, sodass man dann auch schon relativ gut kalkulieren kann, abgesehen von diesem Ausnahmefall 2015, wie die Bevölkerung, sofern nicht ein ähnliches Ereignis sich nochmals ergibt, entwickeln wird. Auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene. Aber was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass die Prognosen wirklich so einkalkulierbar sind und dass durch die Fehlinvestitionen wir unser blaues Wunder erleben in den nächsten 10, 20 Jahren? Oder denkt ihr, dass die Kommunen eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht projizieren können, was, wann, wo tatsächlich in Zukunft eine Rolle spielen wird? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, abonniert den Channel und drückt auf das Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Vielen Dank und ciao! Danke und ciao!